Pünktlich um 10:50 rasselte der Wecker. Herbert und Günther hörten nichts, sie schliefen tief und fest. Aber Jutta war aufgewacht. Hey Günther, wach werden. Wir müssen aufstehen. Schnell, es ist gleich Mitternacht. Gleich ist es soweit. Schnell, das Fenster aufmachen. Ja, Moment. Vom Fenster aus konnten die Kinder das Gartenhäuschen beobachten. Es war eine sehr dunkle Nacht. Der Mond war von dicken Wolken verdeckt. Aber die Straßenlaterne, die ganz nah am Gartenzaun stand, leuchtete bis zum Gartenhäuschen herüber. Hoffentlich warten wir nicht umsonst. Hoffentlich nicht. Ich glaube, alles wird gut. Ich bin nur so furchtbar aufgeregt. Zwölf Uhr Mitternacht. Jetzt. Da. Da guck doch. Die Gartenhaustür geht auf. Ja, die Gartentüre war aufgegangen und heraus huschte eine dunkle Gestalt. Sie war klein und schwarz und sie hatte große weiße Augen, die in der Dunkelheit leuchteten. Da ist es. Da ist es ja. Es ist zur richtigen Zeit aufgewacht. Es hat den Schlüsselbund. Es schwebt auf unser Fenster zu. Es winkt uns. Ich danke euch, liebe Kinder. Ich danke euch tausendmal. Es ist nicht zu beschreiben, wie glücklich ihr mich gemacht habt. Durch eure Hilfe bin ich wieder ein Nachtwesen geworden. Hätte ich einen Schatz zu hüten, ich schenkte ihn euch. Aber alles, womit ich euch danken kann, ist ein guter Wunsch. Und so wünsche ich euch, dass ihr wenigstens einmal im Leben so glücklich sein sollt, wie ich es heute bin. Das ist lieb von dir. Entschuldigung, das ist lieb von Ihnen. Ihr dürft mich ruhig duzen, das ist schon ganz in Ordnung. Aber seid mir doch bitte nicht böse, wenn ich mich jetzt empfehle. Es zieht mich gewaltig zurück nach dem Eulenstein. Ich kann es schon kaum erwarten, bis ich wieder zu Hause bin. Aber klar doch. Lass dich nicht aufhalten, kleines Gespenst. Wir können dich so gut verstehen. Nun schwebte das kleine Gespenst nach Hause. Über die Dächer des schlafenden Städtchens zum Rathaus, vom Rathaus über den Marktplatz und dann durch das obere Stadttor zu der Burg hinauf. Lebt wohl da unten, ihr Bürger von Eulenberg. Ihr habt in den beiden letzten Wochen allerlei Ärger mit mir gehabt. Doch nun seid ihr mich endlich los. Und das ist die Hauptsache. Jedenfalls habe ich nicht die geringste Absicht, mich jemals wieder im Städtchen zu zeigen. Von meiner Burg soll mich nichts mehr weglocken. Nicht mal meine eigene Neugier. Dreimal umkreiste das kleine Gespenst die Mauern des Eulensteins. Dreimal den Burgturm und dreimal das Herrenhaus mit dem Rittersaal. Alles ist unverändert, obwohl es mir vorkommt, als wäre ich seit einer Ewigkeit nicht mehr hier gewesen. Ob ich mal nach dem Bild vom General Torstenson gucken soll? Ach nee, das hat Zeit bis zur nächsten Regennacht. Heute habe ich etwas viel Wichtigeres zu erledigen. Ich muss den Uhu-Schuhu sprechen. Sind am Himmel keine Wolken, glitzern prachtvoll alle Sterne, dann will ich sofort ins Freie, ich hab Mondschein doch so gerne. Gleich mache ich mich auf den Weg, um meinen besten Freund zu sehen. Ich besuche ihn möglichst oft, weil wir uns wunderbar verstehen. Gar nicht weit vom Schloss wohnt er im dichten Eulenberger Wald, ist äußerst liebenswürdig, vornehm und gewiss schon ziemlich alt. Der hohle Baumstamm einer Eiche dient ihm dort als Domizil. Er lässt sich von keinem duzen, das entspricht nicht seinem Stil. Wir sitzen dann auf einem Ast am Baum, erzählen uns Geschichten. Jeder von uns beiden hat dann stets so manches zu berichten. So wie ich liebt er die Nacht, tagsüber braucht er seine Ruhe. Mein bester Freund ist ein Uhu, der Uhu-Schuhu.